Abschnitt 46 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Viktor Oberdorn. Zoologisches Gespräch. Sie waren im Zoologischen Garten? Was haben Sie da wahrgenommen? Ich stand vor den großen Eulen, die auf ihren Felsen kauzen, sah ihnen in die Augen und fühlte den furchtbaren Ernst der Kreatur. Ich labte meine geschwächten Sinne daran, wie ganz solch Tier ist, wie ganz es selbst. Die Eulen? Sie sitzen groß und düster da und sind die Wächter am Schattentore des Naturgeheimnisses. Und schlagt mich tot, ich sage das Lächerliche doch. Solch Uhu hat die Majestät und die chthonische Wucht einer äscheleischen Strophe. Ich besah mir ferner die Affen und schämte mich des Menschengesindels, das um ihren Käfig alberte und grinste und schwabbelte. Und ich habe wahrgenommen, dass das Gesicht keines Tieres so gemein werden kann wie das des Menschen. Nicht einmal der Schabrackentapir und auch das Warzenschwein nicht sinken auf die Stufe der Entgottung, auf der eine praktische Berliner Hausfrau steht. Ende von Abschnitt 46.